Die südkoreanische Organisation Bürgerversammlung für den Schutz unserer Schulen und Kinder hielt am 30. Dezember 2016 vor der japanischen Botschaft in Südkorea die 100. Pressekonferenz ab und forderte die japanische Regierung dazu auf, auf ihre Diskriminierungspolitik gegen die koreanischen Schulen in Japan zu verzichten. Dies ging aus der Meldung der südkoreanischen Nachrichtenagentur Nam News hervor. Die Organisation betonte, auch die südkoreanische Regierung schweige über die Diskriminierung der koreanischen Schulen in Japan und zwinge die Japan-Koreaner zum Wechsel der Staatsangehörigkeit. So schließe sie sich eigentlich der Repressalie- und Diskriminierungspolitik der japanischen Regierung an.